Check. Herzlich willkommen bei einem neuen Soundcheck. Heute Nacht mit Michael Frank am Mikrofon. Vor wenigen Tagen, am 12. November, ist Neil Young 50 geworden. Und um seine musikalischen Entdeckungsreisen geht es auch in den nächsten beiden Soundcheck-Stunden. It's a good night for a train ride, boys. Southern Pacific. if I was younger. Den International Harvest, das live 1985 in den USA. Southern Pacific heißt diese Eisenbahnnummer. Als sie 1981 auf Youngs Reactor-Album erschien, war das eine wüste Rocknummer zusammen mit Crazy Horse gewesen. Jetzt klang das Ganze halt nach Country und live ließ man sich für die Zugfahrt auch fast doppelt so viel Zeit wie auf der Studioplatte. Neil Youngs Songs können sich mit den Jahren drastisch verändern. Ewigkeiten vor der Unplugged-Mode spielte er die Songs nur auf akustischer Gitarre oder Klavier. Und einem Interviewer erzählte Young einmal, warum ihm solche Konzerte so viel geben würden. Sie öffnen die Musik, sagte er, die Songs und wovon sie handeln. Man kann sich Sachen herauspicken und verändern. Trotz der vielen neuen Songs, die Neil Young immer schreibt, vergisst er die alten nicht. Winterlong zum Beispiel wurde 1969 geschrieben, 70 live in einer drahtigen Version mit Crazy Horse gespielt und dann 1974 aufgenommen, mit deutlichem Country-Feeling dank einer süßen Pedal-Steel-Gitarre. Veröffentlicht wurde die Nummer dann 3 Jahre später auf einem retrospektiven Triple-Album und 1989 spielte Neil Young die Nummer als Ballade mit Klavier- und Mundharmonika-Begleitung. Neil Young hat sich über die Jahre wie nur wenige andere Rockgrößen einen stilistischen Zickzackkurs erlaubt zwischen Country, bleiernem Hardrock, Singer-Songwriter-Balladen, Synthie-Rock oder bläserlastigem Blues. Mit anderen Worten, er ist ein musikalischer Extremist. Thank you. Grunge Metal hat Neil Young diese Musik einmal treffend genannt. Das war gerade ein Ausschnitt aus dem 35-minütigen Opus Arc. Die Platte erschien als limitierte Beigabe zur 91er Live-Doppel-CD Weld. Sie war von Young aus 57 Brachialschnipseln und Gesangsmomenten per Computer zu einem endlosen Schlussakkord kollagiert worden. Neil Young sagte damals zu der Platte: Jeder sagt, der Beat sei das Herz des Rock'n'Roll, und das finde ich auch. Die Massen wollen den Beat. Aber Arc ist wie wenn man in einem riesigen Ding drin ist. Die Platte ist wie ein Trip durch einen Power-Akkord. Für mich ist Arc mehr Kunst und Ausdruck als alles, was ich seit langer Zeit gemacht habe. Es ist Fahrstuhlmusik für Wahnsinnige, sagte Young. Ein Freund von mir hat diese seltene Platte dankenswerterweise für diese Soundcheck-Ausgabe zur Verfügung gestellt, und als ich letzte Woche die Feedback-Orgie das erste Mal hörte, dachte ich mir, endlich hat sich jemand mal getraut, die Wut und Aggression, die in vielen Live-Schlussakkorden steckt, eine ganze Platte lang zu zelebrieren. Und eintönig ist Arc eigentlich auch nicht, dazu sind die Klangausbrüche doch zu abwechslungsreich. Die kammermusikalischen Streicher und Harfenklängen davor kamen von Neil Youngs erster Solo-LP aus dem Jahr 1969. Eine Miniatur, die von Youngs langjährigen Kollegen und ehemaligem Phil Spector-Arrangeur Jack Nitzsche komponiert und arrangiert worden war. Neil Young wurde am 12. November 1945 in Toronto geboren. Als er ungefähr 10 Jahre alt war, trennen sich seine Eltern, was er rückblickend zwar als traumatisch bezeichnete, aber er habe gewusst, dass sein Vater ihn weiterhin liebte und seine Mutter war halt noch immer bei ihm. Irgendwie wäre es auch spannend gewesen, etwas Neues. Ursprünglich wollte Neil Young Farmer werden, aber Radiosendungen mit Elvis Presley oder Chuck Berry Songs brachten ihn auf eine andere Fährte. Mit 13 hatte er eine Plastik-Ukulele bekommen, kurze Zeit später fing er an, Banjo und Gitarre zu spielen. Nach ein paar Bandversuchen begann er schließlich auch Instrumentals zu komponieren, und die waren deutlich von der britischen Band The Shadows und Hank Marvins Gitarrenspiel inspiriert. Surf Sound, Us, Dick Dale, Link Ray, aber auch Roy Orbison waren weitere Favoriten von Young. 1963 gab es dann die erste Chance, eine Platte zu machen, dank eines lokalen Radiosenders in Winnipeg, wo Young damals lebte. Ja, und das sind natürlich nicht die Squires 1963, sondern Buffalo Springfield von derselben CD. Aber das sind jetzt eindeutig die Squires. We'll be right back. Hey, who's that stomping all over my face? Where's that silhouette I'm trying to trace? Who's putting sponge in the bells I once rung? Taking my gypsy before she's begun to sing in the meaning of what's in my mind before I can take home what's rightfully mine. Joining and listening and talking in rhymes, stopping the feeling to wait for the time. And who's saying, baby, that don't mean a thing? 'Cause nowadays Clancy can't even sing. And who's all hung up on happiness thing? And trying to tune all the bells that he rings? And who's in the corner and down on the floor with pencil and paper just counting the score? And who's trying to act like he's just in between? The night isn't black if you know that it's green. Don't bother looking, you're too blind to see who's coming on like he wanted to be. And who's saying, baby, that don't mean a thing? 'Cause nowadays Clancy can't even sing. And who's coming home on old 95? And who's got the feeling to keep him alive? Though having it and sharing it ain't quite the same. It ain't no gold nugget, you can't lay a claim. And who's seeing eyes through a crack in the floor? There it is, baby, don't worry no more. Who should be sleeping but's writing his song, wishing and hoping he weren't so damn wrong? And who's saying, baby, that don't mean a thing? 'Cause nowadays Clancy can't even sing. And who's saying, baby, that don't mean a thing? 'Cause nowadays Clancy can't even sing. Knapp 18 bzw. 20 Jahre war Neil Young, als er diese Aufnahmen machte. Zuerst die Squires inklusive Neil Young mit seinem Stück Sultan und danach ein Song aus den Demo-Sessions, die Neil Young 1965 für Elektra Records in New York aufnahm. Allerdings ohne, dass sich damals ein Plattenvertrag daraus ergab. Young spielte 1964-65 bluesiges Instrumentals und auch so etwas wie Folkrock mit den Squires. Parallel dazu hatte er aber auch akustische Singer-Songwriter-Qualitäten entwickelt. 1964 war er regelmäßig in einem angesagten Folkclub in Winnipeg und er lernte da auch Newcomer wie Joni Mitchell und Jesse Colin Young kennen. Der akustische Song von den Elektra Sessions 65 heißt Nowadays Clancy Can't Even Sing. Clancy war eine reale Person, die Young aus seiner Highschool-Zeit kannte und die an multipler Sklerose litt. Nowadays Clancy Can't Even Sing tauchte Anfang 1967 dann auf der ersten Platte von Buffalo Springfield auf. Mit dabei waren unter anderem Stephen Stills, den Young in Kanada kennengelernt hatte, und Richie Fury. Young hatte sich mit dem Bassisten Bruce Palmer von Kanada aus auf den Weg nach Los Angeles gemacht, um Stills zwecks gemeinsamer musikalischer Unternehmungen zu suchen. Da sie keine Adresse von ihm hatten, zogen sie einfach von Club zu Coffeehouse und sie wollten schon in San Francisco weitersuchen, als sie in einem Verkehrsstau auf dem Sunset Boulevard ausgerechnet genau neben Stills und Fury in ihrem Auto zu stehen kamen. Die drei offiziellen Platten von Buffalo Springfield haben nach Aussagen von Young und Kollegen nie richtig wiedergegeben, dass die Band ursprünglich ziemlich rau geklungen hat. Etwas davon ist allerdings noch bei der Nummer Down to the Wire zu spüren, einer Urfassung, die für die zweite Stampede LP Anfang 1967 eingespielt wurde. Diese Stampede LP wurde aber nie veröffentlicht. Trotzdem gibt es jetzt eine relativ raue Buffalo Springfield mit Down to the Wire, der Nummer, die sich eben schon vorgedrängelt hatte. All that she requires. turned on and the curtain fell down. And when it was over, it felt like a dream. They stood at the stage door and begged for a scream. The agents had paid for the black limousine that waited outside in the rain. Did you see them? Did you see them? Did you see them in the river? They were there to wave to you. Could you tell that the empty quiver, brown skin Indian on the banks that were crowded and narrow, held a broken arrow? Skin in 1967 mit Buffalo Springfield, zuerst mit dem Demo von Down to the Wire und dann Broken Arrow, geschrieben und produziert von Neil Young, allerdings mit kräftiger Unterstützung von Toningenieur Jim Messina. Über 100 Takes benötigte man für diese Songcollage. Die drei Strophen von dem Song Broken Arrow handeln laut Biograf David Downing vom Leben in einer Band, von einem Teenager, der von der Scheinheiligkeit seiner Eltern unterdrückt wird, und von einer königlichen Hochzeit. Im Refrain treffen die jeweiligen Personen auf einen Indianer am Fluss, der einen zerbrochenen Pfeil hält. Laut Young ein indianisches Zeichen für Frieden. Zitat Young: Normalerweise ist das nach einem verlorenen Krieg das Zeichen. Ein zerbrochener Pfeil bedeutet, dass jemand eine Menge verloren hat. Wegen heftiger Führungsstreitigkeiten mit Stills verließ Neil Young Buffalo Springfield 1967, kehrte wieder zurück, aber im Frühjahr 68 löste sich die Band nach diversen Debakeln endgültig auf. Recht schnell entschied sich Neil Young für Elliot Roberts als Manager seiner Solokarriere. Der vertrat ja auch schon Joni Mitchell. Und Young arbeitet bis heute mit ihm zusammen. Sein erstes Soloalbum erschien dann Anfang 1969, eine von Jack Nitzsche zum Teil sehr aufwendig produzierte Sammlung von Balladen und der ein oder anderen Rocknummer. Seine zweite Platte, Everybody Knows This Is Nowhere, erschien schon im Sommer 69 und klang bedeutend rauer. Und das lag wohl auch an Youngs neuen Mitmusikern. Und die hießen früher mal The Rockets. River. me, oh please help me. I'm living by myself. I need someone to comfort me. I need someone to tell. I'm sorry for the things I've done. I've shamed myself with lies. Soon these things are overcome and can't be recognized. I lift my love with ribbons on and water in her eyes. I took from her the love I'd won and turned it to the sky. I'm sorry for the things I've done. I've shamed myself with lies. My cruelty has punctured me, and now I'm running dry. I'm sorry for the things I've done. I've shamed myself with lies. But soon these things are overcome and can't be recognized. Neil Young zusammen mit Crazy Horse. Neil Young zusammen mit Crazy Horse von ihrer ersten gemeinsamen Platte aus dem Jahr 1969. The Losing End heißt das Stück und in Klammern dahinter Requiem for the Rockets. The Rockets waren die Band von Danny Whitten, Ralph Molina, Billy Talbot, den Brüdern Witzel und dem fantastischen Geiger Bobby Notkoff. Neil Young hatte die Band schon 1966 kennengelernt und da Young Anfang 69 von polierten Studioproduktionen die Nase voll hatte, versuchte er es mit ein paar Leuten von den raueren Rockets. Bald wurden sie in Crazy Horse umgetauft. Von den Rockets war im Frühjahr 68 eine LP erschienen und daraus war vor Neil Youngs Song ein Stück zu hören, Let Me Go, eine Nummer von Danny Whitten, wieder mit einem langgezogenen Geigensolo von Bobby Notkoff. Rockets bzw. Crazy Horses Bassist Billy Talbot meinte zu dem Song Let Me Go einmal, darin könne man schon die Anfänge von Youngs Klassiker Down by the River hören. In den Jahren 69 bis 72 boomte Neil Youngs Karriere. Zeitweise arbeitete er parallel mit Crazy Horse und Crosby, Stills, Nash & Young. Die Soloplatten After the Gold Rush und Harvest von 1970 bzw. 72 verkauften sich bestens. Wie üblich, die üblichen unschönen Streitereien bei Crosby, Stills, Nash & Young und die baldige Auflösung der Supergroup waren die Kehrseite der Medaille. Außerdem zog sich Young 1971 eine Rückenverletzung zu, die ihn lange Zeit lahmlegte. Und Crazy Horse-Gitarrist Danny Whitten war heroinabhängig geworden. Should do an ooh there under banjos playing for, through the broken glass through that F to that ooh. Do you know what I mean? Like an ooh and a moving ooh. Yeah, but, can we do the whole thing from the beginning again? Yeah. No, we should do windows, man. Yeah, and come in on windows, but ooh when I'm singing banjos through the broken glass. Well, you know, like half beat, ooh, like two moves a bar. But that's definitely it. Yeah. Let's go and move every 2 minutes. Yeah. It only needs to be for that long, too, and it's a da da. That's a good one. Yeah, I know that right, one. Right. Da, da, da. Yeah, that. Windows God bless America, my home sweet home. I think you know it. Let's sing. God bless America. I think as a matter of fact that most of the people who are taking the hard ride against us are firmly convinced that they are the last defenders of civilization. I think they see themselves as the Roman Senate perched among the ruins, man, defending it against the barbarian hordes. The last stronghold of mother, God, home, and apple pie, and they're full of shit. As one who works in the field of government, I can tell you my life is dedicated to the cause that I know you're dedicated to, all of you. I want this nation to be at peace, and we shall be. I want the air to be clean, and it will be clean. I want the water to be pure, and it will be clean. Das war Alabama, ein Song, den Neil Young 1972 gleich zweimal veröffentlichte, auf der Hit-LP Harvest, also ganz normalen Song, und diese Collage-Version mit Ausschnitten aus Proben, Politikerreden und allem Möglichen. Diese Fassung erschien auf dem retrospektiven Doppelalbum Journey Through the Past. Im November 1972 lud Neil Young dann diverse Mitmusiker auf seine Ranch ein zum Proben für eine neue Tour. Da er gehört hatte, dass Danny Whitten vom Heroin weg wäre, lud er auch ihn ein. Schließlich war er für ihn wie Stills ein wichtiger musikalischer Partner. Bei den Proben stellte sich heraus, dass die anderen Drogen, die Whitten stattdessen benutzte, ihn unfähig machten, zusammenhängend Musik zu machen. Nach einer Weile gab Young ihm Geld für den Rückflug und etwas extra Geld. Noch am selben Abend bekam Young dann den Anruf, dass Whitten an einer Überdosis Heroin gestorben war. 1973 starb dann noch Bruce Berry, Stephen Stills Gitarrenroli bei Crosby, Stills, Nash & Young, auch an einer Überdosis. Die Platte Tonight's the Night wurde dann so etwas wie ein Requiem für Whitten und Berry. Die meisten Songs wurden aufgenommen, als Young und Mitmusiker sie eigentlich erst einprobten. Neil Young wollte so möglichst viel von den spontanen Gefühlen einfangen, die sonst bei endlosen Proben und Takes verloren gehen. Ein Song handelt direkt von Bruce Berry, aber auch die anderen Stücke klangen ziemlich desolat. Den Song Borrowed Tune nahm Neil Young allein auf seiner Farm auf. Im Text heißt es unter anderem: Ich steig diese Leiter hoch, mein Kopf in einer Wolke. Ich hoffe, dass das von Belang ist, aber ich bezweifle das. Und später singt er noch: Ich singe diese geborgte Melodie von den Stones, allein in diesem leeren Zimmer, zu fertig, eine eigene zu schreiben. Natürlich war das der Plattenfirma viel zu depressiv und nicht kommerziell genug. Also erschien Tonight's the Night erst Mitte 1975. I look out on peace. Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio.